Ich möchte jetzt auf die thermonuklearen Probleme kommen, Doktor. Einverstanden. Ich zitiere aus dem Brief der Atomenergiekommission, Seite 6 unten. Es wurde ferner berichtet, dass sie sich im Herbst 1949 und in der darauffolgenden Zeit der Entwicklung der Wasserstoffbombe entschieden widersetzten, und zwar erstens aus moralischen Gründen, zweitens, indem sie behaupteten, dass sie nicht herstellbar sei, drittens, indem sie behaupteten, dass es keine ausreichenden technischen Anlagen und nicht genügend wissenschaftliches Personal für diese Entwicklung gäbe, viertens, weil sie politisch nicht wünschenswert sei. Ist diese Feststellung wahr? Teilweise. Auf eine bestimmte Situation des Herbstes 1949 und auf ein bestimmtes technisches Programm bezogen. Also welche Teile sind wahr und welche nicht, Doktor? Das steht in meinem Antwortbrief. Ja, ich hätte das gerne aber etwas klarer. Wir wollen es probieren. Ich habe hier einen Bericht des Wissenschaftlichen Rates, dessen Vorsitzender Sie waren. Er ist vom Oktober 1949. Er antwortet auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten die Wasserstoffbombe in einem Dringlichkeitsprogramm herstellen sollen oder nicht. Erinnern Sie sich dieses Berichtes, Doktor? Ich habe ihn geschrieben. Ja, es heißt da, Mr. Orlando ist so freundlich, uns das vorzulesen. Die Tatsache, dass der Zerstörungskraft dieser Waffe keine Grenzen gesetzt sind, macht ihre Existenz zu einer Gefahr für die ganze Menschheit. Aus ethischen Grundsätzen halten wir es deshalb für falsch, mit der Entwicklung einer solchen Waffe den Anfang zu machen. Das ist aus dem Minderheitsbericht von Fermi und Rabi verfasst. Im Mehrheitsbericht, den Sie verfasst haben, steht, wir alle hoffen, dass sich die Entwicklung dieser Waffe vermeiden lässt. Wir sind uns alle darin einig, dass es im gegenwärtigen Zeitpunkt falsch wäre, wenn die Vereinigten Staaten die Entwicklung dieser Waffe forcieren würden. Heißt das nicht, Doktor, dass Sie dagegen waren, die Wasserstoffbombe zu bauen? Wir waren dagegen, die Initiative zu ergreifen, in einer außergewöhnlichen Situation. Was war das Außergewöhnliche an der Situation im Herbst 1949, Doktor? Die Russen hatten ihre erste Atombombe gezündet, Joe 1. Und wir reagierten darauf mit einem nationalen Schock. Wir hatten unser Atombombenmonopol verloren und unsere erste Reaktion darauf war, wie kriegen wir schnellstens ein Wasserstoffbombenmonopol? War das nicht eine ganz natürliche Reaktion? Vielleicht natürlich, aber nicht vernünftig. Denn die Russen würden dann alles dran setzen, die Wasserstoffbombe ebenfalls zu bauen. Waren wir nicht technisch in der viel besseren Position? Vielleicht. Aber es gibt in Russland nur zwei Ziele, die für eine Wasserstoffbombe in Frage kommen. Moskau und Leningrad. Und bei uns über 50. Eben ein Grund mehr, ihnen zuvorzukommen, oder? Da es nach einem dritten Weltkrieg mit Wasserstoffbomben geführt keine Sieger und keine Besiegten mehr geben wird, sondern nur 98%ig oder 100%ig Vernichtete, schien es mir klüger, zu einer internationalen Verzichterklärung auf diese schreckliche Waffe zu kommen. Eine Verzichterklärung ohne Kontrollabnahme? Sie waren der wissenschaftliche Berater unserer Regierung, als Mr. Gromyko 1946 in Genf erklärte, dass er keiner wie immer gearteten Kontrolle zustimmen könne. Und damals hatten wir das Atombombenmonopol. Ja, ich war damals sehr deprimiert. Warum sollten die Russen 1949 entgegenkommender sein? Die Möglichkeit, das Leben auf der Erde gänzlich auszulöschen, ist eine neue Qualität. Das Menetekel für die Menschheit ist an die Wand geschrieben. Auch in kyrillischen Buchstaben, Doktor? Seit wir die Spurenanalyse der russischen Wasserstoffbombe in Händen haben, ja. Ehe man die Tür zu jener schauervollen Welt öffnet, in der wir heute leben, hätte man anklopfen sollen. Wir haben es vorgezogen, ziemlich mit der Tür ins Haus zu fallen, obwohl wir strategisch keinen Vorteil davon haben konnten. Fühlten Sie sich kompetent, strategische Fragen zu entscheiden? War das Ihre Sache, Doktor? Der größte Teil des Berichtes gibt unsere Einschätzung, ob und in welcher Zeit eine brauchbare Wasserstoffbombe zu machen wäre. Wie schätzen Sie das ein? Wir bezweifelten, dass die damaligen technischen Vorschläge durchführbar seien. Sie erwiesen sich tatsächlich als undurchführbar. Hieß das nicht, man solle die Suppe auf Eis legen, bis man bessere Ideen habe? Nein. Wir empfahlen ein Forschungsprogramm, um bessere Ideen zu kriegen. Musste Musste man das nicht so verstehen, dass es um die Wasserstoffbombe schlecht aussah? Das damalige Modell sah wirklich schlecht aus. Sonst hätten wir nicht von 5 Jahren Entwicklung gesprochen. War das eine richtige Prognose? Für dieses Modell? Für die Super? Nein, es gab im Jahre 1951 einige glänzende Ideen und wir testeten Mike, die erste Super, bereits im Oktober 1952. Der Test war sehr erfolgreich, nicht wahr? Ja. Die Insel Aliugelab im Pazifik war in 10 Minuten verschwunden. 9 Monate später hatten die Russen ihre Super. Hätten Sie die Russen nicht auf jeden Fall gebaut? Möglich. Wir haben nicht versucht, ein Wettrüsten auf diesem Gebiet zu verhindern. Ich denke, der Preis, den wir für unser kurzes Wasserstoffbombenmonopol zahlen, ist zu hoch. Hätten wir die Super nicht viel früher haben können, wenn wir das Dringlichkeitsprogramm schon 1945 auf die Beine gestellt hätten? Es gab keine Voraussetzungen. Das haben Sie im Jahre 1949 auch behauptet. Als es der Präsident dann anordnete, hatten wir die Super in 2 Jahren, nicht wahr? Durch neue Ideen, ja. Ist es zutreffend, Doktor, dass Sie schon im Jahre 1942 daran gedacht haben, eine thermonukleare Bombe zu machen? Wir haben die Möglichkeit stark erörtert. Wir hätten sie gemacht, wenn wir es gekonnt hätten. Wir hätten jede Art von Waffe gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das geheim ist oder nicht. Wenn wir von einer thermonuklearen Bombe sprechen, dann meinen wir eine Bombe, die 10.000-mal so stark ist wie eine normale Atombombe. Etwa. Sehr stark jedenfalls. 10.000-mal so stark, ist das keine Übertreibung? Ich glaube, es gibt keine natürliche Grenze für ihre Stärke. Die Todeszone eines mittleren Modells hat nach unseren Berechnungen einen Durchmesser von 580 Kilometer. Hätten Sie damals moralische Skrupel gehabt, eine solche Waffe zu entwickeln? 1942? Nein. Die Skrupel kamen viel später. Wann? Wann bekamen Sie hinsichtlich der Entwicklung der Wasserstoffbombe moralische Skrupel? Wir wollen das Wort moralisch weglassen. Einverstanden. Wann bildeten sich Ihre ersten Skrupel heraus? Als mir klar wurde, dass wir dahin tendierten, die Waffen, die wir entwickelten, tatsächlich zu gebrauchen. Nach Hiroshima? Ja. Sie haben uns hier gesagt, dass Sie damals halfen, die Ziele auszusuchen, nicht wahr? Ja, und ich habe gesagt, dass es nicht unsere Entscheidung war, die Bombe zu werfen. Das habe ich nicht behauptet. Sie haben nur die Ziele ausgesucht und Sie hatten nach dem Abwurf große Skrupel, nicht wahr? Ja. Entsetzliche, wir alle hatten entsetzliche Skrupel. Waren es nicht diese entsetzlichen Skrupel, Doktor, die Sie im Jahre 1945 daran hinderten, sich für ein hartes Wasserstoffbombenprogramm einzusetzen? Nein, als die Super im Jahre 1951 machbar schien, waren wir von den wissenschaftlichen Ideen fasziniert und wir machten sie in kurzer Zeit aller Skrupel ungeachtet. Das ist eine Tatsache. Ich sage nicht, dass es eine gute Tatsache ist. Haben Sie an der Wasserstoffbombe gearbeitet? Nicht praktisch. Wie haben Sie an ihr mitgearbeitet? Beratend. Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich rief 1951 alle führenden Physiker zu einer Konferenz zusammen, die sehr fruchtbar war. Wir waren von den neuen Möglichkeiten begeistert. Viele gingen nach Los Alamos zurück. Von wem kamen die genialen Ideen? Von Teller hauptsächlich. Neumanns Rechenmaschinen spielten eine Rolle. Beiträge von Bethe und Fermi. Gingen Sie nach Los Alamos zurück? Nein. Warum nicht? Ich hatte andere Aufgaben. Meine wissenschaftliche Arbeit auf dem thermonuklearen Feld war unbedeutend. Ich habe hier ein Patent für eine Erfindung zur thermonuklearen Bombe, die Sie im Jahre 1944 anmeldeten. War das mit Teller zusammen? Ja. Das Patent wurde Ihnen 1946 erteilt. Ah, Sie haben recht, es war eine Einzelheit. Ich wusste nicht mehr, dass wir die Sache verfolgt haben. Ist es zutreffend, Doktor, dass Sie Tellers Bitte, nach Los Alamos zu kommen, abgeschlagen haben, indem Sie ihm sagten, dass Sie sich in der Frage der Wasserstoffbombe neutral verhalten wollten? Das ist möglich. Dass Sie sich neutral zu verhalten wünschen? Dass ich so etwas gesagt habe. Es gab eine Zeit, da Teller das Superprogramm um jeden Preis durchsetzen wollte. Ich musste das Für und das Wider sehen. Jedenfalls bis der Präsident das Dringlichkeitsprogramm angeordnet hatte. Sie lehnten es aber auch nach dieser Entscheidung ab, nach Los Alamos zu gehen. Ja. Meinen Sie nicht, Doktor, dass es auf viele Wissenschaftler einen großen Eindruck gemacht hätte, Wenn Sie die Ärmel aufgekrempelt hätten, um das Superprogramm in Ihre Hand zu nehmen, wie Ihnen das angeboten war? Das kann sein, aber ich hielt das nicht für richtig. Hielten Sie es auch nach der Entscheidung des Präsidenten nicht für richtig, die Wasserstoffbombe zu bauen? Ich hielt es nicht für richtig, die Verantwortung für das Programm zu übernehmen. Ich war nicht der richtige Mann. Das habe ich Sie nicht gefragt, Doktor. Ich denke doch. Hielten Sie es auch nach der Entscheidung des Präsidenten nicht für richtig, die Wasserstoffbombe zu bauen? Ich hielt sie weiterhin für eine schreckliche Waffe, die es besser nicht geben würde. Aber ich unterstützte das Dringlichkeitsprogramm. Wie? Durch Ratschläge. Wodurch sonst noch? Ich empfahl Teller eine Anzahl von jungen Wissenschaftlern, die meine Schüler waren. Sprachen Sie mit ihnen? Konnten Sie sie für das Programm begeistern? Teller sprach mit ihnen. Ich weiß nicht, ob er sie begeistert hat. Sagten Sie nicht, Doktor, dass Sie im Jahre 1951 von dem Programm begeistert waren? Ich war von den sehr verlockenden wissenschaftlichen Ideen begeistert. Sie fanden die wissenschaftlichen Ideen zur Herstellung einer Wasserstoffbombe verführerisch und wundervoll und Sie fanden das mögliche Ergebnis, die Wasserstoffbombe, abscheulich. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig. Es ist nicht die Schuld der Physiker, dass gegenwärtig aus genialen Ideen immer Bomben werden. Solange das so ist, kann man von einer Sache wissenschaftlich begeistert sein und menschlich tief erschrocken sein. Ich sehe, dass Sie das können, Doktor. Nun, ich wundere mich. Meinen Sie nicht, Dr. Oppenheimer, dass in dieser Haltung so etwas stecken könnte wie eine geteilte Loyalität? Bitte, zwischen wem geteilt? Loyalität einer Regierung gegenüber, Loyalität der Menschheit gegenüber. Mr. Gray, lassen Sie mich nachdenken. Ich will das so sagen. Indem sich die Regierungen den neuen Ergebnissen der Naturwissenschaften nicht oder nur ungenügend gewachsen zeigen, gibt es für den Wissenschaftler einen solchen Loyalitätskonflikt. Hat es den denn nicht immer gegeben? Nehmen Sie die großen Entdeckungen, Giordano Bruno, Kepler, und diese Preislage. Vermutlich, Mr. Evans. Er nimmt quälende Dimensionen an, wenn wir sofort fahren. Wenn Sie in einem solchen Loyalitätskonflikt gestellt sind, Doktor, und offensichtlich war das so im Falle der Wasserstoffbombe, welcher Loyalität würden Sie dann den Vorrang geben? Ich habe schließlich in allen Fällen meiner Regierung die ungeteilte Loyalität gegeben. Ohne das Unbehagen, ohne die Skrupel zu verlieren und ohne sagen zu wollen, dass das richtig war. Sie wollen nicht sagen, dass es in jedem Fall richtig ist, der Regierung die ungeteilte Loyalität zu geben. Ich weiß es nicht. Ich denke darüber nach. Aber ich habe das immer getan. Das betrifft auch das Superprogramm? Ja. Sie meinen, Sie haben es nach der Entscheidung des Präsidenten aktiv unterstützt? Ja, obwohl ich meine starken Zweifel an der Richtigkeit behielt. Wenn Sie in einem Fernsehinterview sagen, Mr. Rolander, will uns das doch bitte vorlesen. Ich zitiere. Die frühere Geschichte berichtet die Ausrottung einzelner Stämme, einzelner Rassen, einzelner Völker. Jetzt kann die Menschheit im Ganzen durch Menschen vernichtet werden. Es ist bei rationaler Prüfung wahrscheinlich, dass das geschehen wird, wenn wir die neuen Formen des politischen Zusammenlebens nicht entwickeln, die diese Erde braucht. Die mögliche Apokalypse ist eine Realität unseres Lebens. Wir wissen das, aber wir kapseln dieses Wissen ein. Es scheint uns nicht akut. Wir meinen, es hat noch Zeit, aber wir haben nicht viel Zeit. Eine Auslassung, neues Zitat. Wenn das Wissen um die Wahrscheinlichkeit der gänzlichen Vernichtung des Lebens in uns allen nicht wirksam wird, um das Wahrscheinliche unwahrscheinlich oder unmöglich zu machen, werden wir die letzten Menschen sein. Ende des Zitats. Meinen Sie, Doktor, dass Sie mit diesen Sätzen das Programm unterstützt haben? Nein, denn Sie hatten mit dem Programm nichts zu tun. Als ich das Interview gab, hatten wir unsere ersten Modelle schon getestet und Mr. Malenkov hatte erklärt, dass die Vereinigten Staaten fernerhin kein Wasserstoffbombenmonopol hätten. Das ist nicht richtig, Sir. Sie gaben das Interview vor den Präsidentschaftswahlen 1952, als wir das Monopol tatsächlich hatten. Tja, mir scheint, das macht einen Unterschied. Das war die Zeit, als der Koreakrieg zu Ende gegangen war und unsere Position in Asien äußerst bedroht schien. Das war die Zeit, als eine Reihe von Leuten den Gedanken des Präventivkrieges stark erörterten, ja. Haben nicht Sie selber diesen Gedanken erörtert? Wir wurden um unsere Meinung gebeten, was dafür, was dagegen sprach. Wir kamen zu einer negativen Ansicht. War Ihnen wirklich nicht klar, Doktor, dass Ihr Interview die Verteidigungsbereitschaft erheblich schädigen musste? Nein. Das war Ihnen nicht klar? Nein. Ich halte es für meine Pflicht, die Öffentlichkeit über ihre tatsächliche Lage zu unterrichten. Halten Sie es für Ihre Pflicht, die Menschen in Angst und Panik zu versetzen? Die Angst scheint mir eher ein Attribut der Unwissenheit, des Nichtwissenwollens. Viele von uns verhalten sich heute wie Bankrotteure, die aus guten Gründen ihre Bilanz nicht ziehen. Geht aus unserer Unterhaltung hier nicht ganz gut hervor, Doktor, dass Sie hinsichtlich der Wasserstoffbombe große moralische Skrupel hatten und heute noch haben? Wir wollen die Kategorie des Moralischen weglassen, das verwirrt. Ich hatte und ich habe große Skrupel, dass diese schreckliche Waffe jemals verwendet wird. Und deswegen waren Sie gegen die Entwicklung der Suppe? Ich war dagegen, die Initiative zu ergreifen. Doktor, sagten Sie in dem Bericht des Wissenschaftsrates, den Sie schrieben, und in dem Anhang, dem Sie beipflichteten, nicht ganz klar, hier, ich zitiere, wir sind der Ansicht, dass eine Wasserstoffbombe niemals hergestellt werden sollte. Das bezog sich auf das damalige Programm. Was verstehen Sie da unter niemals? Ich habe den Anhang nicht geschrieben. Aber Sie haben ihn unterschrieben, nicht wahr? Ich glaube, wir wollten sagen, ich wollte sagen, dass es eine bessere Welt wäre, wenn es in ihr keine Wasserstoffbomben geben würde. Musste der Bericht mit Ihrer großen Autorität und mit der großen Autorität des Wissenschaftsrates verfasst, die Wissenschaftler, die an der Wasserstoffbombe arbeiteten, nicht sehr entmutigen? Und war es nicht die Absicht, Sie zu entmutigen? Er war nicht für Sie bestimmt, er war für die Atomenergiekommission und für die Regierung bestimmt. Aber einige Leute sorgten dafür, dass er Ihnen ganz gut bekannt wurde, nicht wahr? Ja, ich gehörte nicht zu diesen Leuten. Unser Bericht war geheim. Sie gaben diesen Bericht an David Lilienthal, den damaligen Vorsitzenden der Atomenergiekommission? Ja. Ist Lilienthal ein Kernphysiker? Nein. Hatten Sie einen großen Einfluss auf Lilienthal? Das weiß ich nicht. Konsultierte er Sie häufig? Privat? Ja. Gelegentlich. Stimmte Lilienthal im Nationalen Sicherheitsrat gegen das Dringlichkeitsprogramm? Ja. Trat er von seinen Posten zurück, als der Präsident dennoch das Dringlichkeitsprogramm anordnete? Ja. Boten nicht auch Sie selber Ihren Rücktritt an? Ja. Ich habe gelernt, dass sich ein Mann zur Disposition stellt, wenn er in einer entscheidenden Frage von der Wirklichkeit überspielt wird. Sie hielten sich für überspielt, als das Dringlichkeitsprogramm anbrach. Wir hatten abgeraten, ja. Sprachen Sie mit anderen Mitgliedern Ihre Haltung ab, ehe der Wissenschaftsrat zusammentrat? Nein. Sie beeinflussten niemanden und Sie wurden von niemandem beeinflusst? Richtig. Ich habe hier zwei Briefe, Sir, die ich mit Ihrer Aussage nicht übereinbringe. Sie sind Ihrer privaten Korrespondenz entnommen. Der eine Brief ist von James Conant, vor der Tagung Anfang Oktober 1949 an Sie geschrieben. Und er sagt da, wenn die Wasserstoffbombe gemacht wird, dann nur über meine Leiche. Haben Sie diesen Brief erhalten? Offensichtlich. Ich habe hier einen zweiten Brief, Sir. Ebenfalls von Anfang Oktober. Darin schreiben Sie an James Conant, Zitat, es scheint mir gut möglich, dass die Apostel der Super, die sehr aktiv sind, unter den gegenwärtigen Umständen bei vielen Leuten offene Ohren finden. Erinnern Sie sich? Nein, aber es wird stimmen. Da FBI meine eigenen Briefe beschlagnahmt hat, konnte ich mein Gedächtnis nicht auffrischen. Wer sind die Apostel der Super? Della Lawrence Alvarez. Apostel der Super ist deutlich eine herabsetzende Charakterisierung, nicht wahr? Apostel ist keine Herabsetzung. Geht aus den beiden Briefen nicht klar hervor, Doktor, dass Sie sich mit Conant vor der Tagung des Wissenschaftsrates über die Marschroute verständigten? Das geht nicht daraus hervor. Conant schreibt mir nicht, wir wollen so und so vorgehen, um zu dem und dem Ergebnis zu kommen. Und ich auch nicht. Sie meinen, wenn Conant schreibt, die Wasserstoffbombe nur über meine Leiche, dann wollte er Sie nicht beeinflussen? Wenn Leute einander Briefe schreiben oder miteinander sprechen, dann werden sie sich auf die eine oder andere Weise immer beeinflussen wollen. Zeigt Ihr Brief nicht, dass Sie schon vor der Konferenz des Wissenschaftsrates gegen das Dringlichkeitsprogramm waren, Sir? Ich war gegen dieses Dringlichkeitsprogramm, das technisch wenig Aussicht auf Erfolg bot. Als die Wasserstoffbombe im Oktober 1952 getestet werden sollte, ist es da zutreffend, dass Sie sich einem solchen Test widersetzen? Widersetzen ist zu stark. Ich war für eine Verschiebung. Warum? Wir standen kurz vor der Wahl eines neuen Präsidenten und ich hielt es nicht für richtig, dem neuen Präsidenten die Suppe unter den Stuhl zu legen. Er sollte das selber entscheiden. Gab es andere Gründe, die Sie veranlassten, für eine Verschiebung zu plädieren? Die Russen konnten aus dem Test eine Menge Aufschlüsse kriegen. Noch andere? Ich befürchtete, dass er unsere Hoffnung auf Abrüstungsverhandlungen definitiv begraben würde. Ihrer Empfehlung entgegen wurde die Wasserstoffbombe aber im Oktober 1952 getestet, nicht wahr? Ja. Wenn man im Zeitungsstil von einem Vater der Wasserstoffbombe reden wollte, wen würden Sie so nennen? Teller ist so genannt worden. Sie würden keinen Anspruch auf diesen Titel machen. Oh nein. Ich danke Ihnen, Dr. Oppenheim. Weitere Fragen an Dr. Oppenheim? Ja, Mr. Morgan. Nur eine Frage, Dr. Oppenheim. Ist einem Staat, der riesige Gelder für Forschungsarbeiten hergibt, das Recht zu bestreiten, über die Ergebnisse dieser Forschung frei zu verfügen? Insofern, Mr. Morgan, einige Ergebnisse geeignet sind, die menschliche Zivilisation zu zerstören, ist dieses Recht bestreitbar geworden. Heißt das nicht, dass Sie die nationale Souveränität der Vereinigten Staaten auf diesem bestimmten Gebiet beschränken möchten? Wenn die Mathematiker ausrechnen müssen, ob ein bestimmter Test nicht vielleicht die Atmosphäre in Brand setzt, werden die nationalen Souveränitäten ein bisschen lächerlich. Überall. Die Frage ist, welche Autorität ist unabhängig und mächtig genug, die nationalen Staaten oder ihre Gruppierungen daran zu hindern, sich umzubringen? Wie ist eine solche Autorität herstellbar? Meinen Sie, dass die Vereinigten Staaten eine Anstrengung machen sollten, sich mit Sowjetrussland zu verständigen? Wenn der andere Partner der Teufel wäre, so müsste man sich mit dem Teufel verständigen. Machen Sie einen scharfen Unterschied zwischen der Erhaltung des Daseins und der Erhaltung eines lebenswerten Daseins? Oh ja. Und ich setze großes Vertrauen in die schließliche Macht der Vernunft. Ich komme auf die strapazierten moralischen Skrupel zurück. Auf den Widerspruch, einerseits eine Sache voranzutreiben, deren Ergebnis man andererseits fürchtet. Wann haben Sie diesen Widerspruch zum ersten Mal empfunden? Als wir die erste Atombombe in der Wüste von Alamogordo zündeten. Können Sie das präzisieren? Beim Anblick des Feuerballs gingen mir zwei alte Verse durch den Kopf. Der eine: Wenn das Licht aus tausend Sonnen am Himmel plötzlich brich hervor zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanz des Herrlichen. Der andere: Ich bin der Tod, der alles raubt, Erschütterer der Welten. Woran merken Sie, ob ein neuer Gedanke wirklich wichtig ist? Daran, dass mich ein Gefühl tiefen Schreckens ergreift. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich Dr. Oppenheimer für die Geduld danken. Dann kann ich also auf meinen Platz zurück. Wir haben jetzt die Zeugen, die uns Mr. Robb und Mr. Garrison benannt haben. Da Dr. Teller seit einiger Zeit wartet, denke ich, wir sollten ihn holen und zuerst hören danach. Mr. Griggs. Wenn es möglich ist, Herr Vorsitzender, dann würden wir es vorziehen, nach Dr. Teller Dr. Bethe hier im Zeugenstand zu haben. Das ist möglich. Können Sie Dr. Bethe erreichen? Er wartet in seinem Hotel. Ich kann ihn anrufen. Mit. Ah, Dr. Teller. Dürfen wir Sie in den Zeugenstand bitten, Dr. Teller? Wollen Sie und Eid aussagen? Ja. Edward Teller, schwören Sie, dass Sie die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ja. Bitte, Mr. Orr. Dr. Teller, haben Sie schon in Los Alamos an dem Problem der thermonuklearen Entwicklung gearbeitet? Fast ausschließlich. Haben Sie die thermonuklearen Probleme mit Dr. Oppenheimer oft erörtert? Sehr oft, seit wir im Sommer 1942 in Berkeley zusammentrafen. Wir untersuchten damals, ob ein thermonukleares Programm möglich wäre. Wer ist wir? Die besten Leute auf diesem Feld, Fermi und Bethe, darunter die Oppenheimer zusammengerufen hatte. Es waren wundervolle, abenteuerliche Tage. Die Vorstellung, das Wunder der Sonnenenergie durch die Verschmelzung leichter Kerne nachzuahmen, versetzte uns alle in einen Zustand der Begeisterung und des Glücks. War Dr. Oppenheimer begeistert? Sehr. Und er hat die Fähigkeit, andere zu begeistern. Hielten Sie es damals für möglich, ein thermonukleares Programm durchzuführen? Es schien uns eine Zeit lang leichter, als es wirklich war. In Los Alamos tauchten dann große Schwierigkeiten auf. Ich glaube, dass ich einige dieser Schwierigkeiten selber herausgefunden habe. Ja, können Sie uns die ein oder andere Schwierigkeit nennen, ohne die selbstverständlich die Geheimhaltung zu verletzen? Eine war, dass wir die Hitze einer normalen Atombombe brauchten, um eine Wasserstoffbombe in Gang zu bringen. Wir haben diese Hitze später auf andere Weise erzeugen können. Eine andere, dass unsere herkömmlichen Rechenautomaten nicht ausreichten. Und so weiter. Wäre es trotzdem möglich gewesen, die Wasserstoffbombe schon während des Krieges in Los Alamos zu machen? Nein. Ich hielt ein bisschen an dem Gedanken fest. Es war mein Baby, aber Eltern sind kurzsichtig. Wann gab es nach Ihrer Meinung die Voraussetzungen für ein hartes Wasserstoffbombenprogramm? 1945. Ich erinnere mich, dass wir nach Dreifaltigkeit... Was ist das? Dreifaltigkeit war der Codename für den Atombombentest in Alamo Gordo. Dreifaltigkeit? Ja. Ich erinnere mich, dass wir danach mit aller Kraft daran gehen wollten, die Wasserstoffbombe zu entwickeln. Die besten Leute wie Fermi, Bethe unter Oppenheimers Leitung. Sprachen Sie mit Dr. Oppenheimer über diesen Plan? Oppenheimer hat mich damals sehr ermutigt, die Entwicklungsarbeiten zu verstärken. Nach dem Test der Atombombe? Ja. Wurden Sie verstärkt? Nein, sie kam nach einer kurzen, ganz kurzen Zeit zum Erliegen. Wie kam das? Der Plan zu einem kraftvollen Programm wurde nach dem Abwurf der Bomben auf Japan geändert. Er wurde praktisch aufgegeben. Warum? Nach meiner Überzeugung, weil Dr. Oppenheimer nach Hiroshima der Ansicht war, dass dies nicht mehr die Zeit wäre, ein solches Programm zu verfolgen. Hat er Ihnen das gesagt? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Oppenheimer, Fermi und... Über das Programm? Ja, Oppenheimer argumentierte, dass es eine interessante und wundervolle Sache wäre, wenn wir ein solches Programm in einer wirklich friedlichen Welt in internationaler Zusammenarbeit verfolgen könnten. Aber es wäre unter den gegenwärtigen Bedingungen keine gute Idee, damit weiterzugehen. War das auch Fermis Ansicht? Ja, ich muss hinzufügen, es entsprach der allgemeinen Stimmung unter den Physikern. Hiroshima war für viele ein harter Schock. Die damalige Stimmung hatte etwas von einem Katzenjammer. Hat Dr. Oppenheimer damals die Ansicht vertreten, dass man Los Alamos am besten den Indianern zurückgeben soll? Ja, diese Bemerkung wurde ihm zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob er sie tatsächlich gemacht hat. Was waren seine Ansichten zu Los Alamos? Nach meinem Eindruck hatte er damals das Gefühl, dass Los Alamos die Arbeit wenigstens für eine Zeit nicht fortsetzen sollte, was einer Auflösung gleichgekommen wäre. Ich bin froh, dass ich Bradbury von derartigen Prophezeiungen nicht beeindrucken ließ. Sonst wären wir heute übel dran. Wäre es nach Ihrer Überzeugung möglich gewesen, zu Ende des Krieges ein hartes Dringlichkeitsprogramm für die Suppe in Los Alamos anzugehen? Ich weiß nicht, ob ein hartes Dringlichkeitsprogramm sofort möglich gewesen wäre, aber wir wären nach meiner besten Überzeugung in der Lage gewesen, ein kraftvolles thermonukleares Programm zu starten. Wenn Dr. Oppenheimer in Los Alamos geblieben wäre, wenn er dieses Programm unterstützt hätte, dann hätten auch andere fähige Leute mitgemacht. Wenigstens so viel, wie wir 1949 unter viel schwereren Umständen zusammengebracht haben. Hätten wir in diesem Falle die Wasserstoffbombe früher gehabt? Ich bin davon überzeugt. Wann hätten wir nach Ihrer Schätzung die Wasserstoffbombe haben können? Ich halte es für sehr schwer, einen anderen Verlauf der Vergangenheit zu mutmaßen, wenn das und das gewesen wäre. Das ist fast so schwer wie eine Voraussage über die Zukunft, nur weniger gewagt. Wir sollten es trotzdem probieren. Wenn wir im Jahre 1945 ein kraftvolles Programm gestartet hätten, dann hätten wir die Wasserstoffbombe wahrscheinlich 1948 gehabt. Bevor die Russen ihre Atombombe hatten. Vermutlich. Aber entgegen Ihrer Ansicht war Dr. Oppenheimer im September 1945 der Meinung, dass ein thermonukleares Programm nicht unternommen werden konnte und nicht unternommen werden sollte. Ein Ausschuss unter Oppenheimer entschied, dass die thermonukleare Arbeit als ein langfristiges Unternehmen anzusehen sei, für das es die geeigneten Bedingungen zurzeit nicht gäbe. Wurden Sie davon unterrichtet? Ja. Von wem? Von Fermi, der mit dieser Entscheidung übereinstimmte. Er bat mich, meine abweichende Meinung dazu niederzulegen, und das tat ich. Und so sind die beiden gegensätzlichen Ansichten zum thermonuklearen Programm aus dieser Zeit dokumentiert. Es ist hier gesagt worden, Doktor, dass der schließliche Erfolg des Programms einer brillanten Entdeckung zu verdanken wäre, die Sie 1951 gemacht hätten. Wie verhält sich das? Wenn so verzügliche Leute wie Fermi, Bethe und andere 1945 dem Problem nachgegangen wären, dann hätten diese Leute wahrscheinlich die gleiche brillante Idee gehabt. Oder sie hätten andere brillante Ideen gehabt. In diesem Fall hätten wir die Super schon 1947 gehabt. Meinen Sie, wenn man nicht sucht, dann findet man auch nicht. Brillante Ideen sind organisierbar und sie sind nicht an einzelne Leute gebunden. Eine Zwischenfrage an Dr. Teller. Bitte. Hat Sie Dr. Oppenheimer nicht damals gebeten, in Los Alamos zu bleiben, um die Forschungsarbeiten fortzusetzen? Wurde Ihnen nicht die Leitung der theoretischen Abteilung angeboten? Das ist richtig, ja. Als Peter wegging, machte mir Bradbury dieses Angebot. Ich stellte die Bedingung, entweder ein thermonukleares Programm oder ein Testprogramm von 12 Bomben jährlich. Bradbury sagte, dass er das nicht erfüllen könne. Da ging ich zu Oppenheimer und ich fragte ihn, ob ich bleiben solle. Oppenheimer sagte, ich solle bleiben und auch General Groves bitte mich zu bleiben. Ich sagte ungefähr, das ist Ihr Laboratorium und es wird nicht vorankommen, wenn Sie es nicht unterstützen und ich will nicht bleiben, wenn es nicht vorankommt. Ich fragte ihn, ob ich mit seiner Hilfe rechnen könne, um ein ernsthaftes thermonukleares Programm auf die Beine zu bringen. Und da sagte mir Oppenheimer, dass ich damit nicht rechnen könne. Unter diesen Umständen wollte ich nicht bleiben. Ja. Wann verließen Sie Los Alamos? Im Februar 1946. Es war sinnlos geworden. Ich nahm einen Lehrauftrag in Chicago an, um nur noch ganz gelegentlich als Berater nach Los Alamos zu kommen. Wie schätzen Sie Arbeit an der thermonuklearen Entwicklung in Los Alamos zwischen 1945 und 1949 ein? Sie war virtuell zum Stillstand gekommen. Der Umschwung kam erst 1949, als die Russen ihre Atombombe gezündet hatten. Haben Sie da mit Oppenheimer gesprochen? Ja, und ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wieso? Ich hatte damals mit der Kriegsarbeit so wenig zu tun, dass ich von der russischen Atombombe erst in der Zeitung las. Die Nachricht hatte mich aus dem Schlaf geschreckt. Ich denke, es ging dem ganzen Land so. Ich fürchtete, dass uns die Russen in der Wasserstoffbombenentwicklung schon voraus sein könnten. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich jetzt meine ganze Kraft einem effektiven Programm geben müsse, was immer auch der Preis sei. Ich rief Dr. Oppenheimer an und fragte, was jetzt um Gottes Willen werden solle. Und er bat seinen Rat. Ich erinnere mich dieses Rates noch wörtlich. Er sagte, jetzt fallen Sie mir nur nicht aus dem Anzug. So. Was schlossen Sie aus diesem Rat? Dass ein Programm für die Super wahrscheinlich nur gegen ihn durchzusetzen wäre. Und das war bei Oppenheimers großem Einfluss eine harte Sache. Besprachen Sie das für und wieder? Ja. Bei welcher Gelegenheit? Zusammen mit Bethe. Wir mussten eine Mannschaft zusammenbringen und ich hatte die große Hoffnung, dass sich Bethe jetzt entschließen würde, das Superprogramm in die Hand zu nehmen. Wann war das? Ende Oktober. 1949? Ja. Nur kurze Zeit, bevor der Wissenschaftsrat seine Entscheidung gegen das Dringlichkeitsprogramm traf. Auf mein Drängen hin entschied sich Peter, nach Los Alamos zu kommen, wenn auch gegen starke Bedenken. Jedenfalls verstand ich ihn so. Währenddessen rief Oppenheimer an und lud uns zu sich nach Princeton ein. Ich sagte zu Peter, nach diesem Gespräch werden Sie nicht mehr kommen. Ist Dr. Peter nach Los Alamos gekommen? Nein, erst sehr viel später. Führen Sie das auf Dr. Oppenheimers Einfluss zurück? Ja, als wir Oppenheimers Büro verließen, sagte er, Sie können ganz zufrieden sein. Ich komme immer noch. Zwei Tage später rief er mich an und sagte, Edward, ich habe es mir überlegt, ich kann nicht kommen. Wissen Sie, ob Dr. Bethe in der Zwischenzeit noch einmal mit Dr. Oppenheimer gesprochen hatte? Das vermute ich. Wurden von Dr. Oppenheimer gegen das Programm moralische und politische Argumente angeführt? Er gab die Argumente anderer dafür und dawider. Er selbst hielt sich offen. Erinnern Sie sich bestimmter politischer Argumente? Er zeigte uns einen Brief von Conant, in dem es hieß, die Super nur über meine Leiche. Und dann argumentierte er, warum die vollständige Geheimhaltung der Atomenergiearbeiten den besten Interessen dieses Landes und der Menschheit geschadet habe und dass die zukünftigen Entwicklungen viel öffentlicher betrieben werden sollten. Ferner, wie sich eine Wasserstoffbombe, falls sie herstellbar sei, auf die Bemühungen um eine internationale Abrüstung auswirken müsse. Ob der Schrecken, den sie der Menschheit bringe, nicht unser internationales Ansehen schädigen würde. Das sind einige politische Punkte, die ich erinnere. Hatte Dr. Oppenheimer einen großen Einfluss auf die übrigen Mitglieder des Wissenschaftsrates? Das glaube ich. Würden Sie sagen, dass die negative Entscheidung des Wissenschaftsrates wesentlich auf Dr. Oppenheimer zurückzuführen ist? Das geht meiner Ansicht nach zu weit. Welche Wirkung hatte der Bericht auf die Physiker, die an der Suppe arbeiteten? Eine Paradoxe. Als ich ihn zu lesen bekam, 10 oder 12 Leute bekamen ihn auf Oppenheimers Veranlassung zu lesen, dachte ich, dass damit das Programm beerdigt ist. Zu meiner Verwunderung kam es zu einer psychologischen Trotzreaktion der daran Beteiligten. Sie meinen, der Bericht machte Sie wütend und Sie arbeiteten jetzt erst recht daran? Ja, es brachte Sie auf, dass Ihre Arbeit unmoralisch sein sollte, sobald Sie gute Fortschritte machten. Aha. Wurde das Dringlichkeitsprogramm von Dr. Oppenheimer unterstützt, als es vom Präsidenten schließlich angeordnet war? Ich kann mich einer solchen Unterstützung nicht erinnern. Im Gegenteil. Im Gegenteil heißt, dass er sich dem Dringlichkeitsprogramm nach Ihrer Ansicht weiterhin widersetzt hat. Ich meine, dass die ferneren Empfehlungen des Wissenschaftsrates, dessen Vorsitzender Dr. Oppenheimer war, das Programm nicht unterstützt, sondern behindert haben. Können Sie uns Beispiele geben? Das zweite Laboratorium. Wir wollten das Programm in Livermore konzentrieren. Der Wissenschaftsrat war dagegen. Wir wollten die Reaktorarbeit in Oak Ridge für unsere Zwecke ausbauen. Der Wissenschaftsrat stellte sie ein und konzentrierte die Reaktorarbeit in Chicago. Wir brauchten mehr Geld, weil uns nur experimentelle Versuche weiterbringen konnten. Oppenheimer empfahl weitere theoretische Forschungsarbeiten ohne Tests. Das alles hat uns nicht weitergebracht, sondern behindert. Haben Sie in dieser Zeit mit Dr. Oppenheimer gesprochen? Einige Male. Tja, wie würden Sie seine Haltung beschreiben? Sie war abwartend, neutral. Ich muss aber hinzufügen, dass sich Dr. Oppenheimers Haltung zum Programm in einer späteren Phase geändert hat. Wann? 1951, nach unseren ersten Tests. Aha. Da wurde von ihm der Wissenschaftsrat mit allen Experten in Princeton zu einer Tagung zusammengebracht. Ich war mit sehr gemischten Gefühlen dorthin gegangen, weil ich neue Knüppel fürchtete. Tatsächlich war Oppenheimer von unseren neuen theoretischen Ergebnissen begeistert. Und er unterstützte unsere neuen Pläne offenherzig und warm. Er sagte, dass er sich dem Programm niemals widersetzt hätte, wenn er diese wunderschönen Ideen früher gegeben hätte. Hat er dem Programm fernerhin geholfen? Meines Wissens nicht. Es kann natürlich sein, dass er dem Programm geholfen hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Das sind meine Fragen. Ich danke Ihnen, Dr. Teller, dass Sie sich hier bemüht haben. Wollen Sie den Zeugen im Kreuzverhör haben, Mr. Garrison? Mr. Marx hat einige Fragen. Dr. Teller, sind Sie der Ansicht, dass sich Dr. Oppenheimer den Vereinigten Staaten gegenüber unloyal verhalten hat? Nein. Bis man mir das Gegenteil beweist, werde ich glauben, dass er den besten Interessen der Vereinigten Staaten dienen wollte. Also Sie halten ihn für vollständig loyal? Subjektiv, ja. Und objektiv? Er hat objektiv falsche Ratschläge gegeben, die dem Lande geschadet haben. Soll man die Loyalität eines verdienstvollen Mannes bezweifeln, weil er einen Rat erteilt hat, den man später für einen falschen Rat hält? Nein, aber man soll fragen, ob das fernerhin der richtige Ratgeber ist. Sie wissen aber doch, dass hier untersucht wird, ob sich Dr. Oppenheimer loyal verhalten hat, ob man ihm trauen kann, ob er nicht ein Sicherheitsrisiko ist. Es ist nicht mein Vorschlag gewesen, das zu untersuchen. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko? Da mir seine Handlungen nach dem Kriege wirr und kompliziert schienen, würde ich mich persönlich sicherer fühlen, wenn die vitalen Interessen des Landes nicht in seinen Händen lägen. Was verstehen Sie unter Sicherheitsrisiko? Dass es begründete Zweifel an der Diskretion, am Charakter oder an der Loyalität eines Mannes gibt. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko im Sinne dieser Definition? Nein, aber ich wunderte mich immer, wie stark er sich die Illusion bewahrt hatte. Die Menschen könnten schließlich politische Vernunft annehmen, wenn man sie geduldig belehrt. So in der Abrüstungsfrage. Sie teilen dieses Vertrauen nicht. Ich bin überzeugt, dass sie erst dann politische Vernunft annehmen, wenn sie wirklich tief erschrecken. Erst wenn die Bomben so groß sind, dass sie alles vernichten können, werden sie das tun. Wenn sich jemals herausstellen sollte, dass Ihr Rat ein falscher Rat gewesen ist, würde Sie das disqualifizieren, den Vereinigten Staaten weiterhin als Wissenschaftler zu dienen? Nein, aber ich wäre nicht mehr der richtige Mann in der führenden Position. Würden Sie es für richtig halten, dass man Ihnen deswegen die Sicherheitsgarantie entzieht? Nein. Sie wissen, dass man Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie bis zur Entscheidung in diesem Verfahren entzogen hat? Ich denke, sie ist ihm nicht entzogen worden, weil er einen falschen Rat gegeben hätte. Ja, das habe ich nicht gesagt, Mr. Robb. Aber Sie suggerieren das mit Ihren Vorfragen, Mr. Marx. Dr. Taylor, wenn Sie Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie zu erteilen hätten, würden Sie das tun? Da mir etwaige Gründe, die dagegen sprechen, nicht bekannt sind, würde ich das tun. Das sind meine Fragen. Ich würde gerne noch wissen... Bitte, Dr. Evans. Was mich beschäftigt, ist Enthusiasmus eine gute Eigenschaft, um an einem Waffenprogramm zu arbeiten? Ohne Enthusiasmus hätten wir die Atombombe 1945 nicht gehabt. Und wir hätten auch nicht die Wasserstoffbombe. Gut. Oder besser, nicht gut, vielleicht. Was ich meine, ist Enthusiasmus eine ebenso gute Eigenschaft für einen Mann, der die Regierung beraten hat? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht kompetent. Ich weiß nur, dass uns Dr. Oppenheimer sehr geholfen hätte, wenn er sich nur in sein Büro in Los Alamos gesetzt hätte, um dort zu drehen. Allein durch das Gewicht seines Ansehens. Kann man einem Menschen vorwerfen, dass er sich für eine bestimmte Sache, die Wasserstoffbombe in unserem Fall, nicht begeistert hat? Das kann man nicht, aber man kann das feststellen und man kann nach den Gründen fragen. Ach, haben Sie niemals moralische Skrupel hinsichtlich der Wasserstoffbombe gehabt? Nein. Wie sind Sie mit dem Problem fertig geworden? Ich habe das nicht als mein Problem angesehen. Sie meinen, man kann etwas machen, eine Wasserstoffbombe machen oder so etwas und sagen, was jetzt damit wird, das ist nicht mein Problem. Seht zu, wie ihr damit fertig werdet. Es ist mir nicht gleichgültig, aber ich kann die Anwendungsmöglichkeiten, die in einer Entdeckung stecken, nicht voraussehen. Kann man die Anwendungsmöglichkeiten einer Wasserstoffbombe nicht ganz gut voraussehen? Nein. Es kann gut sein, und wir alle hoffen das, dass sie niemals angewendet wird. Und dass ihr Prinzip, die künstlich herstellbare Sonnenenergie, die billigste und gewaltigste Energie, die wir kennen, in 20 oder 30 Jahren das Gesicht der Erde wohltuend verändert hat. Ihr Wort in Gottes Ohr, Dr. Teller. Als Hahn in Deutschland die erste Uranspaltung gelang, dachte er zum Exempel überhaupt nicht an die Möglichkeit, die frei werdenden Energien für Explosionszwecke zu verwenden. Wer hat als erster daran gedacht? Oppenheimer. Und es war ein fruchtbarer Gedanke, den nur naive Leute unmoralisch nennen können. Das müssen Sie einem älteren Kollegen erklären. Ich meine, dass Entdeckungen weder gut noch böse sind, weder moralisch noch unmoralisch, sondern nur tatsächlich. Man kann sie gebrauchen oder missbrauchen. Den Verbrennungsmotor wie die Atomenergie. In schmerzhaften Entwicklungen haben es die Menschen schließlich immer gelernt, sie zu gebrauchen. Obwohl Sie der Vernunft nach Ihren eigenen Worten wenig trauen? Ich traue den Tatsachen, die schließlich sogar Vernunft hervorbringen, gelegentlich. Ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, dass es bei einem unserer Supertests einen fürchterlichen Zwischenfall gegeben hat. Bikini? Ja, kürzlich. Es kamen 23 japanische Fische ums Leben. Ah, ich glaube, ja. Wie konnte das passieren? Der Fischdampfer geriet fatalerweise in ein radioaktives Schneegestöber, weil sich der Seewind plötzlich von Nord nach Süden drehte. Wie haben Sie die Nachricht von diesen Fischern aufgenommen? Wir haben eine Kommission eingesetzt, um alle Folgen zu beobachten, und wir haben die meteorologischen Voraussagen für unsere Tests sehr verbessern können. Was sind Physiker für Menschen? Wie meinen Sie das? Ob Physiker ihre Frauen prügeln oder Hobbys haben und so? Ich meine, unterscheiden Sie sich von anderen Menschen? Ich habe da schon Dr. Oppenheimer gefragt. Was hat er geantwortet? Dass Sie wie andere sind. Sicher. Sie brauchen ein bisschen mehr Fantasie und ein bisschen mehr Gehirn, um Ihre Arbeit zu machen. Sonst sind Sie wie andere. Ich frage mich das, seit ich in diesem Ausschuss bin. Vielen Dank. Möchten Sie, Dr. Teller, vielleicht etwas fragen, Dr. Oppenheimer? Oh, nein. Dann benötigen wir Sie nicht mehr, Dr. Teller. Dankeschön. Der nächste Zeuge ist dann Dr. Bethe. Hans Bethe. Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Das schwöre ich. Mr. Garrison, Dr. Bethe ist Ihr Zeuge. Dr. Bethe, wann sind... 35 mit Teller. Ich war kurze Zeit in England und lehrte dann hier Kernphysik. Haben Sie die theoretische Abteilung in Los Alamos geleitet? Bis Kriegsende. Hat Teller in Ihrer Abteilung gearbeitet? Ja. Wie haben Sie mit ihm zusammengearbeitet? Gar nicht. Ich bin mit etwa Teller befreundet, aber es ist sehr schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wieso? Edward ist ein genialer Bursche, voller glitzernder Ideen, die er fanatisch verfolgt, bis er sie wegwirft. Dann spielt er nächtelang Klavier, bis er mit neuen, brillanten Ideen kommt, und er verlangt, dass man jedes Mal so begeistert ist wie er selber. Ich sage das nicht, um ihn herabzusetzen. Er ist ein Genie, aber er braucht jemanden, der seine Ideen sortiert. Es war schließlich besser, auf ihn zu verzichten, als ein ganzes Team auffliegen zu lassen. Was heißt, auf ihn zu verzichten? Wir entschlossen uns, ihn von allen Arbeiten unseres Programms zu befreien, weil ihn nur die Suppe interessierte, obwohl wir ihn dringend brauchten. Wer nahm den Platz von Teller ein? Klaus Fuchs. Gab es in Los Alamos große Spannungen zwischen Dr. Teller und Dr. Oppenheimer? Ich denke, sie mochten sich nicht. Teller beklagte sich oft, dass man seine Arbeiten nicht genügend beachte, dass sich Oppenheimer nicht genügend dafür begeistere. Aber Oppenheimer musste ein riesenhaftes Laboratorium dazu bringen, die Atombombe zu machen. Und Edward hatte Unrecht, sich zu beklagen. Wurde in Los Alamos an der thermonuklearen Entwicklung gearbeitet? Oppenheimer hatte angeordnet, dass sich eine ganze Gruppe meiner Abteilung damit beschäftigt, unter ihnen Teller. Wie haben Sie mit Dr. Oppenheimer zusammengearbeitet? Glänzend. Er war der einzige Mann, der Los Alamos zum Erfolg führen konnte. Kennen Sie ihn gut? Seit 1929 von Göttingen her. Ich denke, wir sind gute Freunde. Ich möchte Sie fragen, gab es bei Kriegsende die Voraussetzungen für ein Superprogramm? Ganz eindeutig nicht. Gab es nach dem Test von Alamogordo den Plan, mit einem Superprogramm großen Stils zu beginnen? Wir erörterten die Möglichkeiten dazu. Wir sagen, dass wir nur die Kraft zu einem verstärkten Forschungsprogramm hätten. Es gab den Plan zu einem verstärkten Forschungsprogramm. Dr. Teller hat hier gesagt, dass der Plan zu einem kraftvollen Superprogramm erst nach Hiroshima fallen gelassen wurde. Und dass die Gründe der moralischen Skrupel der Wissenschaftler insbesondere die Dr. Oppenheimers gewesen sein. Ist das richtig? Nein. Die wissenschaftlichen Ideen waren eine gequälte Sache und es gab weder technische noch personelle Voraussetzungen. Es ist aber wahr, dass Hiroshima uns alle sehr verändert hatte.